Der Abteilungsleiter für Propaganda des Verbandes der Koreanischen Jugend in China veröffentlichte am 24. Januar eine Stellungnahme und begrüßte den Appell der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVRK, in diesem Jahr mit vereinter Kraft der ganzen Nation einen breiten Weg für die selbstständige Wiedervereinigung Koreas zu eröffnen. Auch der Sprecher der Gesellschaft Mittel- und Südchina vom gleichen Verband unterstrich am 22. Januar in einer Stellungnahme, dass der Appell der Republik den Jugendlichen der neuen Generation eine optimistische Überzeugung davon gegeben habe, alle Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden zu können, wenn sich alle Koreaner mit neuem Entschluss erheben würden.